Hip. Hip, hip, hop. Hip-Hop ist. Ja, ich heiße Boris Metzger. Viele kennen mich auch unter dem Namen Comfort Fit. Bin 28 Jahre alt und wünsche euch viel Spaß hier beim Interview. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, extra aus dem Haus gehen zu müssen, um Musik machen zu können. Von daher bin ich ganz froh, hier zu Hause einen extra Raum dafür zu haben. Für mich ist es ganz normal, morgens auch mal irgendwie in Shorts da zu sitzen und an einem Beat zu schrauben oder spät in der Nacht noch. Wenn ich irgendwie ein externes Studio hätte, dann wäre ich wahrscheinlich mehr damit beschäftigt, dorthin zu kommen. Oder dann hängen dort auch immer ganz viele Leute noch ab, meistens in solchen externen Studio-Lokalitäten. Und ich denke, da leidet dann der Workflow oft auch. Also von daher bin ich ganz froh, das jetzt hier so zu haben. Früher hatte ich natürlich immer noch, also während des Studiums, noch mit Schlafzimmer und Küche und Studio alles in einem Raum. Von daher bin ich jetzt froh, dass wenigstens die Küchenzeile verschwunden ist und hier gearbeitet werden kann. Was ich an dieser Stelle immer wieder gern erläutere, ist, dass ich schon sehr früh mit elektronischer Musikproduktion sozialisiert worden bin. Sprich, mein Vater hat 1988, 89 für die Familie, / für mich, ein kleines Consumer-Keyboard gekauft damals. Hier steht auch in der Ecke das Yamaha VSS 200, was in erster Linie natürlich ein ziemlich crappiges Stück Equipment ist, mit irgendwie Begleitautomatik, und das hört sich auch noch ganz grausig nach 8-Bit an. Das Tolle an dem Ding ist allerdings, dass es den ersten Consumer-mäßigen Sampler integriert hatte, mit so einem kleinen Mic und einer ziemlich großen Sample-Bearbeitungssektion, und deshalb bin ich irgendwie dann mit 6 Jahren damals da gesessen und anstatt da jetzt irgendwie Melodien zu spielen auf diesem Keyboard, habe ich mich lieber gesampelt und overgedubbt und umgekehrt und mich selbst frequenzmoduliert und Amplituden moduliert und weiß nicht was alles. Und so war mir eben sehr, sehr früh dieser Basic-Glossar eben geläufig, was es da so gibt beim Sampling. Damals war natürlich die Computertechnik noch nicht so weit und richtige Sampler damals noch sehr, sehr teuer. Weshalb das erstmal nicht weiter möglich war zu vertiefen. Es kam dann Anfang der 90er diese ganze Techno-Welle, die ich so abbekommen habe in meinem Frühpubertätsalter. Viva Hausfrau zum Beispiel, so eine Sendung, die damals, ein Format, das es damals gab, das mich sehr beeinflusst hat und mich auch ein bisschen neugierig gemacht auf dieses ganze DJing, also zwei Platten zu einer neuen verschmelzen lassen, was ja damals noch total nicht so bekannt war wie heute. Ja. Viele Leute wussten damals ja gar nicht, was da jetzt passiert, wenn der DJ da steht mit seinen zwei Plattenspielern und seinem komischen Mixer dazwischen. Mich hat das auf jeden Fall sehr fasziniert und ich habe dann schnell auch Geld gespart und mir so ein kleines Set damals für ganz billig irgendwie gekauft mit riemengetriebenen Plattenspielern und da angefangen Techno zu mixen und Techno zu hören. Und deswegen, wenn ich so an meine frühe Jugend denke, da ist also ganz viel Basic Channel, ganz viel Chain Reaction, Underground Resistance, Jeff Mills, diese ganzen Sachen, Carrie Leckebusch, Namen, die heute richtig groß sind. Das heißt, ich bin eigentlich erstmal mit Techno-Musik und mit Vierviertel und mit experimenteller Klangästhetik sozialisiert worden, bevor ich dann mit circa 15, 16 auf Ninja Tune gestoßen bin und auf diese ganze Beat-Ästhetik, die damit zusammenhängt. Als ich angefangen habe mit dem Auflegen sozusagen, mit dem Mixen, bin ich natürlich, klar, wie jeder normale Mensch, in den Techno-Fachhandel-Plattenladen gegangen, den es bei uns im Dorf damals gab. Und da fällt es mir natürlich auf, wenn da irgendwie ein 12-jähriger Ströpke reinkommt und eine Jeff Mills-Platte kauft. Das merkst du dir schon mal, fragst dann irgendwie nach, und so haben die das eben relativ schnell mitbekommen, dass ich auch auflege, und dann hieß es auf einmal, ja, hast du nicht Lust, bei uns das Warm-up im Club zu machen, magst du nicht mal bei uns im lokalen Radio vorbeischauen? So, und deswegen hatte ich, also bevor ich angefangen habe zu produzieren, schon Kontakte vorliegen, die dann irgendwie ich musste da jetzt nichts aktivieren. Als ich angefangen habe, dann selbst zu produzieren, war das jetzt nicht so, dass ich ein Label gemustert habe oder sowas, sondern dass es da sowieso schon Leute gab, mit denen ich Kontakt hatte, denen ich das dann einfach gezeigt habe. Und so hat dann eins das andere gegeben. Ja. Museum Megaherz war die erste Platte, das Debütalbum damals 2001, glaube ich, erschienen. Und ich muss dazu sagen, Megaherz ist eigentlich ein Industrial EBM-Label, die also auch eigentlich nicht viel mit Hip-Hop und Trip-Hop am Hut hatten. Und ich selbst war da sehr überrascht, als für mich das Angebot kam, weil ich tatsächlich da in einem Label-Roaster jetzt mich befinde, wo die Parallelen zu den anderen Musikern eigentlich nicht gegeben sind, so in kleinster Weise. Aber dennoch war das halt einfach so ein Kontakt von damals, der ja aus diesem ganzen Umfeld heraus entstanden ist. Megaherz, klangstabil, ist eine sehr berühmte Formation, die auch gleichzeitig die Betreiber des Labels sind. Die damals einfach Bock hatten, auch was Neues zu machen, ja, und jetzt nicht in diesen Neues-Bereich reinzugehen, sondern an diesem Trip-Hop-Gedanken irgendwie gefunden hatten. Und zwar ist es so, dass diese Combo klangstabil damals zwar sehr bekannt waren bei uns in der Gegend, allerdings wusste niemand, wer es ist und wo sie leben. Und es hieß nur, da gibt es diese zwei Typen, die haben einen riesen Raum voller Synthesizer und die sprechen da mit ihren Maschinen und machen da diese komische experimentelle Musik. Und das war also sehr, sehr entmenschlicht alles und es existierte also nur dieser Mythos, klangstabil, und niemand wusste, wer ist das und was ist das und so. Und eines Tages bin ich dann mit einem langjährigen Freund von mir, der heute auch unter dem Namen Port Format bekannt ist, bei Tokyo Dawn auch ein Album rausgebracht hat. Und mit ihm stand ich also bei uns auf dem Marktplatz im Dorf im Dönerstand unserer Wahl. Und wir wollten da gerade einen Döner kaufen und sprachen eben unter uns über klangstabil, von wegen wie cool das sei und so weiter. Und auf einmal dreht sich die Dönerverkäuferin um, schaut uns an, sieht uns kleine Stöpkes und fragt uns dann total verwirrt, woher kennt ihr klangstabil? Was habt ihr damit zu tun? Und wir waren dann auch völlig verwirrt und fragten sie dann, was hast du damit zu tun? So ist ja noch viel absurder. Und dann meinte sie, ja, also ihr Freund ist der beste Freund von einem der Macher. So. Und so ergab es sich halt, dass irgendwie ein paar Monate später ich dann bei Boris May, so heißt einer der Köpfe von klangstabil, zu Hause war und ihm Sachen vorgespielt habe und er da ziemlich geflasht von war. Aber also so ein total an den Haaren herbeigezogenes Erlebnis eigentlich, das trotzdem recht gut demonstriert, wie es manchmal im Leben läuft. Dass man also dort, wo man es vermutet hat, findet man es meistens nicht. Und an anderen Ecken entdeckt man dann die schönsten Dinge. Die Entscheidung dafür, mit Breakbeats anzufangen oder weiterzumachen oder sowas, habe ich nie bewusst gefällt. Es ist schlichtweg so, dass es einfach vom produktionstechnischen Anspruch mehr hergibt. Ne? Also eine Viervierteltelsequenz hast du innerhalb von 2 Sekunden mit einem Step-Sequencer programmiert. Ja, that's it. Und das kann ich ja nicht jeden Tag machen. Und da hast du im Bereich der Breakbeats einfach viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten. Einerseits, was natürlich die rhythmischen Pattern betrifft, was die Metrik betrifft. Ja, auf dem neuen Album werden viele erstmal schräge Sachen drauf sein. Also ich habe einen 15-Achtel, der irgendwie in einen 7-Achtel und einen 8-Achter zerlegt wird. Ja, also so ganz seltsame Geschichten, die sich erstmal sehr komplex anhören, aber dann doch funktionieren, wenn man es mal hört. Also du hast da so viele Möglichkeiten, Parameter zu drehen, zu verändern, hast auch in der Soundgestaltung, also in der Auswahl von deinen Samples, einen viel größeren Bereich, als das in der Vierviertelkultur möglich ist. Dennoch schrecke ich nicht davor zurück, in bestimmten Situationen auch die Vierviertel-Kick auszupacken und dann, wobei ich auch dann noch versuche, das zumindest dann unquantisiert einzuspielen, um so ein bisschen den Gefühl von einer Funkband zu haben und jetzt nicht eines Drumcomputers, der vor sich hin klickert. gerade im Bezug auf Poly Shuffles und diese Mensch-Maschine-Geschichte. Habe ich mal gesagt, oder es kommt mir auch bis heute noch so vor, als sei dieses ganze Wonky-Ding, diese Shuffle-Thematik, ein bisschen dieser Kampf Mensch gegen Maschine. Weil wir haben ja jetzt seit 10 Jahren in etwa haben wir DJ-Softwares, die eben BPM automatisch matchen können, wo es ein leichtes ist, eigentlich 2/4-Songs miteinander zu synchronisieren. Und irgendwie kommt mir das so vor, als hätte man in den letzten Jahren durch diese ganze unquantisierte Geschichte ein bisschen versucht, dagegen anzukommen, dass man kalkulierbar wird. Ja? Also bei einem Flying Lotus oder bei einem krassen Flying Lotus Track dreht wohl jede Matching-Software durch, weil die Matching-Software nicht mehr weiß, wo ist die 1, was geht hier überhaupt ab. Ich fand das eigentlich spannend, ja? Dass sozusagen da kam Software, die das feststellen konnte, und auf einmal kam dann ganz viel Musik, die das, genau, die sagt, fick dich, und diese Grenze überschritt und sagt, okay, hier, das ist so verschoben, da kommst du nicht mehr mit klar. Das fand ich irgendwie eine ganz, ganz, ganz interessante Entwicklung. Ob das jetzt wirklich was miteinander zu tun hat, weiß natürlich niemand. Aber dieser Kampf Mensch gegen Maschine, Struktur gegen Chaos und so weiter, das blitzt da für mich immer durch. Also, fürs Erste, um auf einen Teil der Frage einzugehen, habe ich mich nie in einem Hip-Hop-Kontext gesehen. Ich war auf jeden Fall nie ein B-Boy, ich habe nie gesprüht, ich habe nie gerappt. All diese Elemente sind mir sehr, sehr fremd. Das heißt, es bezieht sich bei mir wirklich, der Bezug zu Hip-Hop ist nur über den Sound, über die Produktionsmittel, teilweise auch das Sampling etc. Gegeben. Einschneidende Erlebnisse war auf jeden Fall, als ich zum ersten Mal auf meinem crappy PC damals ein Echtzeit-Reverb-Plugin eingeladen hatte. Das war ja nicht möglich bis irgendwie Mitte der 90er. Das war ein einschneidendes Erlebnis, tatsächlich da jetzt einen Hall drauf haben zu können, der irgendwie in Echtzeit manipulierbar ist und wo man da jetzt einen Regler drehen kann. Also das war schon ein Meilenstein, was mich damals unglaublich fasziniert hat und was mich auch dann dazu bewegt hat, irgendwie da weiter dran zu bleiben und die Entwicklung mitzuverfolgen. Ein anderes einschneidendes musikalisches Erlebnis hinsichtlich meiner Motivation als Produzent oder als musikschaffender Mensch war auf jeden Fall auch, als ich im Rahmen des Studiums die Möglichkeit hatte, mit einem ganzen Orchester aufzunehmen, also einem Streichorchester, das eben für diesen Tag angemietet wurde in einem super Studio mit optimalen Bedingungen. Und diese Tatsache, dass man da irgendwie ein paar Striche und Punkte auf so ein Papier gekleckst hatte und da dann tatsächlich 20, 30 Leute sitzen und sich da jetzt emotional reinlegen in das, obwohl das nicht viel war, also es war irgendwie eine Hook-Melodie, aber das war schon das prägend. Also irgendwie dann, also in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass es tatsächlich über dieses normale Home-Producing hinausgeht. Versuche mir nie große Ziele zu stecken. Also dafür ist auch diese Branche, in der ich mich da bewege, viel zu unberechenbar, als könnte man jetzt irgendwie sagen, ich sehe mich in 2 Jahren dort und dort. Ich versuche einfach weiterhin den Spaß nicht zu verlieren an der Sache. Wenn man tatsächlich auch finanziell davon abhängig ist, von seiner eigenen Kreativität, dann verschieben sich doch Also dann verschiebt sich die Perspektive ein wenig auf das, was man tut, weil man das nicht mehr als Freizeittätigkeit hat, sondern als normalen Job. Also das ist so das Hauptding, dass ich mich immer wieder selbst versuche zu überraschen, eben durch neue Produktionen, mich selbst neu zu erfinden, um nicht mich zu langweilen, um nicht stehen zu bleiben. Und solange ich das nicht tue, solange ich nicht stehen bleibe, dann weiß ich, dass der Weg schon irgendwo hinführen wird. Ich weiß jetzt nicht genau wo, weil man es eben nicht wirklich brechen kann, aber solange ich daran festhalte und ich mich weiterhin selbst flashen kann, dann wird es mit Sicherheit auch andere begeistern. Wenn ich 2 Wochen nichts mache, nichts Neues geschaffen habe, dann fühle ich mich wie ein Bodybuilder, der seit 2 Wochen nicht trainiert hat. Und das ist ziemlich scheiße. Also ich glaube, mein Endorphinhaushalt spielt dann auch irgendwie verrückt, aber ich brauche dieses Gefühl, etwas Neues zu machen, das mich selbst begeistert und wo ich dann irgendwie 2 Tage mich ganz toll fühle, weil ich diesen Track gemacht habe. Ja, und bisher hat das auch ganz gut hingehauen. Also wir sind jetzt beim 4. Album und wenn ich das jetzt höre, ich habe die Masters letzte Woche bekommen, wenn ich mir das so am Stück durchhöre, dann ist das tatsächlich wieder ein riesen Step nach vorne, den ich gar nicht für möglich gehalten hätte, weil nach Poly Shuffles war erstmal so der Punkt erreicht, wo man sich dann denkt, okay, jetzt habe ich also alles Weirde schon gemacht, was jegliche Shuffle-Dings irgendwie schon durch, was kann jetzt überhaupt noch kommen, was da irgendwie noch eins draufsetzt. Aber irgendwie ist es trotzdem passiert, eben durch den Umzug nach Berlin, um Lebensumstände, die sich geändert haben, dass sich die Platte jetzt anders und wirklich ganz individuell anhört und sich nicht mit dem Rest so irgendwie gleichsetzen lässt. Also scheinbar scheint es noch zu funktionieren, dass ich mich selbst nicht langweile. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, das irgendwann zu lassen. Also ich werde das auch im hohen Alter noch tun. Ich mache ja auch teilweise so Drone-Ambient-Musik, die nicht veröffentlicht wird, die ich für mich mehr oder weniger mache. Auf dem neuen Album wird das Outro auch so eine Drone-Geschichte sein, was allerdings eher eine Ausnahme ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, solche Musik, also beatlose Musik, auch durchaus im Alter noch zu machen. Und dann eben auch mehr auf dieses Hörerlebnis einzugehen, als auf das Tanzerlebnis. Also ich denke, das sind so Entwicklungen, die irgendwann früher oder später kommen werden, mit fortschreitendem Alter. Aber an sich werde ich das machen, solange ich kann. Körperlich, geistig, bis zum Schluss.